Wie der südkoreanische Sender CBS am 12. Juli berichtete, verurteilte der Rat der christlichen Kirche Südkoreas den Versuch Japans zur Revidierung der Friedensverfassung als Umtriebe zur Wiederbelebung des Militarismus. Für die Änderung vorgesehen ist bei japanischer Verfassung der Paragraph 9, wo der Verzicht auf Krieg und das Verbot von Armeebesitz festgeschrieben sind.